lang verstummte Fühlen, was mich nicht betrifft. Ich wünsche mir Licht im schwersten Dunkel, Halt im tiefsten Sumpf und im dichten Nebel die Sicht. So vieles liegt auf der Hand, doch irgendwie fass ich's nicht an. Es sind die kleinen Dinge, die manchmal fehlen, die mir am schwersten fallen, auch wenn sie vor mir stehen. Es sind die winzig kleinen Dinge, die so oft übergehen. Es wäre so leicht, sie zu greifen, könnte ich sie sehen. So leicht, sie zu greifen.